Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam und taslim und kathira. Wir machen weiter beim 56. Kapitel, Hadith Nummer 140. Das Wasser aus der Nase ausblasen. Al-Istinthar. Abu Hurairah radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand den Wudu vollzieht, soll er Wasser in seine Nase einführen und dann wieder ausblasen. Das ist, was man arabisch als Istinthar nennt. Und wir haben ja gelernt, dass man beim Wudu das Gesicht wäscht, und zum Gesicht waschen gehört zur Vollkommenheit dazu. Das heißt, eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man das Innere seiner Nase mit auswäscht, indem man eben Wasser in seine Hand nimmt und das einsaugt durch die Nasenlöcher, und das nennt man Istinshaq. Und das dann wieder rauszupressen, nennt man Istinthar. Und dieser Vorgang ist eine Sunna und gehört, wie gesagt, zur Vollkommenheit des Wudus. Hat der Prophet sallallahu pro Wudu dreimal gemacht mit seiner Nase. Wobei wir gesagt haben, dass es Sunna ist, dass man das in einem Vorgang mit dem Auswaschen des Mundes macht. Also jedes Mal, wenn man Wasser schöpft, nimmt man dafür Wasser für den Mund und für die Nase, und dann schöpft man ein zweites Mal und dann schöpft man ein drittes Mal. So ist es gemäß des Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gemäß der richtigere Ansicht, wallahu a'lam. Hier soll man aber nur dabei aufpassen bei zwei Angelegenheiten. Angelegenheit Nummer eins: wenn man neu im Islam ist und neu angefangen hat, das zu machen, es kann schmerzhaft sein, wenn man das Wasser zu stark einzieht. So soll man aufpassen. Und wie heißt es? Die zweite Sache ist, wenn man fastet. Was kann passieren, dass man dadurch Wasser schluckt? Das sind die zwei Phasen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam im berühmten Hadith von Laqit ibn Sabra radiallahu anhu: وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ. Das heißt, wortwörtlich übertreibe mit dem Einsaugen, ja, إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. Es sei denn, du fastest. Weil man dadurch die Nase auch wirklich reinigt. Ibn Abbas berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, blas das Wasser zwei oder dreimal gründlich aus. So, das Wort oder kann entweder sein, dass es eine Unsicherheit des Überlieferers ist, kann aber auch sein, dass der Prophet ﷺ das gesagt hat, weil einmal ist das Mindeste, wenn du es machen willst, okay? Aber zweimal und dreimal ist besser. Wir wissen, dass man beim dreimal mindestens dann 30 Hasanat bekommt, dass man das macht. Laqit ibn Sabr, jetzt kommen wir zu dem berühmten Hadith, den ich vorhin gerade angesprochen hatte. Laqit ibn Sabr radiallahu ta'ala anhu sagte, ich war der Abgesandte der Banu al-Muntafiq. Ja? Das heißt also, die Banu al-Muntafiq, die haben den Islam angenommen, und dann haben sie jemanden geschickt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er bei ihm bleibt und den Islam lernt und dann ihnen das beibringt. Und wir sehen, dass diese paar Tage, die Laqit radiallahu anhu beim Propheten sallallahu alaihi wasallam verbracht hat, unglaublich segensreich waren. Nicht nur für sein Volk, sondern auch für uns, weil der Hadith bis zum heutigen Tag uns überliefert wird, alhamdulillah rabbil alamin. Ich war der Abgesandte der Banu al-Muntafiq, oder ich war Teil der Gesandtschaft der Banu al-Muntafiq zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Dieses oder ist eine Unsicherheit des Überlieferers, weil er war ja nicht der Einzige, der dorthin gegangen ist. Als wir beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ankamen, trafen wir nicht ihn in seinem Haus an, sondern Aisha, die Mutter der Gläubigen radiallahu anha. Sie ordnete an, dass uns Khazira zubereitet wurde. Seht in der Fußnote, das ist eine Speise. Da wurde dies für uns zubereitet und man brachte uns einen Qina'. Qutayba, rahimahullah ta'ala, einer der Überlieferer, erwähnte den Qina' nicht. Ein Qina' ist ein Teller mit Datteln. Dann kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte, hat man euch etwas angeboten? Wir antworteten ja. Während wir dann mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zusammen saßen, kam der Schafhirte des Propheten sallallahu alaihi wasallam und brachte die Tiere in den Stall. Er hatte bei sich ein Lamm, das blökte. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, was ist das? Oder was ist es? Er sagte, ein Weibchen. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, dann schlachte uns anstatt seiner ein Schaf. Hiernach sagte er, sallallahu alaihi wasallam, denkt nicht, dass wir es eigens für euch schlachten. Wir haben 100 Schafe und wollen nicht, dass sie mehr werden. Wenn der Hirte einem Weibchen auf die Welt hilft, schlachten wir dafür ein Schaf. Ich sagte, O Gesandter Allahs, ich habe eine Frau, die viel Übles redet. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, dann scheide dich von ihr. Da sagte er, wir haben eine gute Beziehung und ich habe ein Kind von ihr. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, dann warne sie eben. Wenn in ihr Gutes ist, wird sie es unterlassen. Und schlage deine Ehefrau nicht, wie du deine Sklavin schlägst. Dann sagte ich, O Gesandter Allahs, teile mir mit, wie man Wudu macht. Er sagte, verrichte den Wudu gewissenhaft, wasche dich zwischen den Fingern und spüle deine Nase gründlich aus, es sei denn, du fastest. Dieser Hadith, wir sehen, dass der Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, diesen Hadith erwähnt hat und in dieses Kapitel gesetzt hat, aufgrund des letzten Teils des Hadithes, wo es um den Wudu geht. Aber er hat uns, jazahullahu khairan, den gesamten Hadith überliefert. Und hier sehen wir, dass es nicht immer sehr einfach ist, wenn man einen Hadith sucht, ihn dort zu finden, wo man ihn erwartet. Ja? Weil dieser Hadith würde wunderbar auch passen in ein Kapitel über die gute Bewirtung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und wie er seine Gäste großzügig behandelt hat. Das würde auch da reinpassen. Und trotzdem, oder in die Genügsamkeit und an viele andere Kapitel, aber irgendwo muss der Imam sich entscheiden. Andere Gelehrte, rahimahullah ta'ala, die haben das anders gelöst, das Problem. Sie haben gesagt, und das hat einen Vorteil und einen Nachteil. Sie haben gesagt, dieser Hadith besteht aus vielen Teilsätzen. Aus vielen Sachen. Einmal Wudu, einmal Umgang mit der Ehefrau, was weiß ich. Ja. Haben sie gesagt, ich zerstückele diesen Hadith und setze jeden Teil in ein Kapitel, wo es mich gerade interessiert. Versteht ihr? Das heißt, dieser Teil, er könnte auch sagen, Laqit ibn Sabra berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, verrichte den Wudu gewissenhaft, verwasche dich zwischen den Fingern und spüle deine Nase gründlich aus, es sei denn, du fastest. Ein wunderbarer Hadith, oder? Okay. Es ist Teil eines anderen, ja, aber das ist ja nicht das Problem. Er will ja nur wissen, was der Prophet gesagt hat, heißt auch zusammen. Das ist dafür, für diese Art und Weise ist Imam al-Bukhari bekannt. Imam al-Bukhari ist bekannt dafür, dass er die Hadith zerstückelt hat. Der Vorteil ist, du findest ihn, wo du ihn brauchst. Der Nachteil ist, du hast viele einzelne Hadithe, einzelne Überlieferungen, obwohl sie eigentlich ein Stück ausmachen. Und zu sehen, dass es eine Begebenheit ist, das weiß dann derjenige, der weiß, der den Hadith woanders gelernt hat. Wie zum Beispiel bei Imam Muslim, rahimahullah, der war dafür bekannt, den Hadith, wie jetzt Abu Dawud, diesen Fall an einem Stück zu überliefern. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Die Zerstückelungsversion führt öfter dazu, dass man Hadithe mehrfach erwähnt, an verschiedenen Stellen, weil man sie eben mehrmals braucht. Aber alles hat seine Vor- und seine Nachteile, sind einfach verschiedene Vorgehensweisen. Deswegen am besten ist, man lernt die Hadithe auswendig, dann hat man damit kein Problem. طيب, schauen wir uns noch einmal den Hadith an. Laqit ibn Sabra, طبعا, dieser Hadith, liebe Geschwister, darüber kann man sehr lange sprechen, deswegen wollen wir ihn nur leicht kommentieren. Laqit ibn Sabra sagte, ich war Teil der Gesandtschaft der Banu al-Muntafiq zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und hier sehen wir, طبعا, dass die Sahaba radiallahu ta'ala, das ist ja nur ein Beispiel von vielen Beispielen, dass sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gereist sind, tagelang gereist sind, um nach Wissen zu streben, ihre Familien zurückgelassen haben und der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchmal erst, weil er ihnen gesagt hat, weil er gemerkt hat, dass sie Sehnsucht bekommen haben nach ihren Familien, ihnen gesagt hat, geht wieder nach Hause zu euren Familien. Aber vorher, sie wollten eigentlich gar nicht gehen. Auf jeden Fall, sie sind zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und ihr wisst, derjenige, der was es geht, um nach Wissen zu schreiben, für ihn senken die Engel ihre Flügel sogar für ihn. Und er befindet sich, wie heißt es, in einer der besten Taten überhaupt, denn das Streben nach Wissen ist eine Sache, die ist wert ist. Erst recht, wenn du diese Ehre hast, und diese Möglichkeit bekommen hast, zur Quelle des Wissens unter den Menschen zu reisen, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Als wir beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam ankamen, trafen wir nicht ihn in seinem Haus an, sondern Aisha, die Mutter der Gläubigen, radiallahu ta'ala anha. Und was machte sie? Das Erste, was sie gemacht hat, sie hat ihre Gäste bewirtet und bedient. Ohne, dass sie gefragt haben. Das Erste, was sie gemacht hat, sie hat ihnen sofort... Und taban, diese Speisen damals waren nicht, wie du heutzutage dir vorstellst, sondern vielleicht ein vielleicht Gerste gemischt mit Milch, gemischt mit vielleicht ein bisschen Edam, so ein bisschen eine Art Soße. Das war es dann auch. Aber je nachdem, du bietest eben deinem Gast das an, was du zur Verfügung hast. Wie wir gleich sehen werden, der Prophet hat genauso reagiert, als er den Gast gesehen hat. Das Erste, was er gemacht hat, hat man den Gästen was angeboten. Das ist die erste Frage, weil wir wissen, der Prophet hat ja gesagt, dass man, wenn man an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll man seinen Gast gut behandeln. Da wurde dies für uns zubereitet und man brachte uns einen Qina', wir haben gesagt, einen Teller mit Datteln. Dann kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam und sagte, hat man euch etwas angeboten? Erste Frage. Wir antworteten ja. Während wir dann mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam zusammen saßen, kam der Schafhirte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und brachte die Tiere in den Stall. Er hatte bei sich ein Lamm, das blökte. Also es geht darum, in dem Moment, in dem sie zusammen saßen, ist etwas geschehen. Und zwar hat der Schafhirte einem Schaf geholfen, ein Lamm zur Welt zu bringen. Und dieses Schaf war das 101. Schaf. Also der Prophet hatte 100 Schafe und das war das erste Schaf. Und dann hat er sofort ein Schaf aus der Herde schlachten lassen, dafür, dass dieses 101. geboren ist. Aber was ist der Sinn dabei? Abgesehen davon, dass er dadurch seine Gäste bewirtet, der Prophet bringt uns bei in diesem Moment, dass das Eigentum und das Reichtum keine Grenzen hat. Und deswegen, du für dich bewahrst bei dir so und so viel von deinem Eigentum auf und deinen Euros auf und deinem Gold auf, aber setze für dich eine vernünftige Grenze. Und was darüber hinausgeht, spende es. Gib es deinen Gästen, bewirte damit jemandem, hilf dadurch anderen Menschen ihre Probleme zu lösen, begleiche die Schulden anderer, nimm die Sorgen von deinem Bruder, von deiner Schwester weg, mach es ein Geschenk für deine Eltern, gewinn dadurch sei ihnen gegenüber gültig und so weiter. Verbessere die Situation deiner Ehefrau, verbessere die Situation deiner Kinder, sei ihnen nicht geizig gegenüber, spende ihnen etwas, ja, und so weiter und so fort. Denn egal wie reich du bist, du kannst immer noch reicher werden. Der Prophet hat für sich diese Grenze von 100 Schafen gesetzt und ist irgendwas zu sagen, was soll ich mit den 101. machen? Dann lieber, wenn ich mal was brauche, habe ich noch 100 Stück. Und wenn Allah will, nimmt er mir die 100 sowieso alle weg auf einmal. Er kann auch 1000 wegnehmen, richtig? Also deswegen, das ist die wirkliche Lehre, die wir aus dieser Sache. Und das zeigt auch, dass es dazu gehört, dass man auch etwas auf der Seite lässt. Ja, nicht wie manche Leute denken, es ist falsch, etwas beiseite zu lassen, falls mal, wie man so schön sagt, in schlechte Zeiten kommen. Oder natürlich, die Zeiten sind nicht gut und nicht schlecht, das ist eine Art Beleidigung Allahs, also das darf man nicht sagen. Aber die Leute, wie sie sagen, die meinen damit, falls mal Zeiten kommen, dass ich das Geld brauche, tamam, und sagen wir, natürlich, diese Zeiten kommen, aber so bleib Realist. Wenn Allah will, azza wa jal, fegt er alles weg. Ja, das heißt, du kannst dich nicht, wenn Allah dir etwas antun will, subhanahu wa ta'ala, dann nutzt dir nichts, egal wie viel du bei dir sammelst. Deswegen bewahre so viel auf, wie du normalerweise brauchst, wie du normalerweise über die Runden kommst. Aber ansonsten, was hast du davon, wenn du noch mehr Geld bei dir hast und noch mehr und noch mehr? Je mehr du hast, desto mehr Verantwortung hast du dafür. Und dann hat der Prophet noch eine schöne Sache gemacht, und zwar, damit die Gäste nicht das Gefühl haben, dass das Schaf extra für sie geschlachtet wurde. Denn das ist ja eine wirkliche gastfreundliche Geste, dass man so etwas macht. Extra ein Tier. Also in vielen Ländern ist das eine wirkliche Ehre. Ja, und teilweise wird es auch erwartet, dass man für den Gast ein Schaf schlachten lässt, ein Kamel schlachten lässt, eine Kuh schlachten lässt. Das wird erwartet. Okay? Und auf jeden Fall ist es mindestens eine Ehre für den Gast. Aber des Öfteren kann es auch sein, dass man als Gast sich nicht dabei wohlfühlt, weil man das Gefühl hat, dass der Gastgeber jetzt zu viel Geld ausgegeben hat, extra für einen selbst, und vielleicht hat man gar nicht so viel Hunger und so weiter und so fort. Und der Prophet sagt es direkt, macht ihr keine, also sinngemäß sagt er, ihr sollt euch nicht schlecht fühlen, sowieso, auch wenn ihr nicht da gewesen wärt, hätten wir dieses Schaf geschlachtet. Also genießt es, esst davon, wie viel ihr möchtet, und den Rest machen wir das, was wir gemacht hätten, wenn ihr nicht da gewesen wärt. Tamam? Also es ist eine wunderbare Art und Weise, wie der Prophet dafür gesorgt hat, dass sie sich einfach wohlfühlen. Denkt nicht, dass wir es eigens für euch schlachten. Wir haben 100 Schafe und wollen nicht, dass sie mehr werden. Wenn der Hirte einem Weibchen auf die Welt hilft, schlachten wir dafür ein Schaf. Ich sagte, oh Gesandter Allahs, so. Taban, ich sagte jetzt in diesem Fall von Laqit radiallahu anhu, muss nicht bedeuten, dass all das geschehen ist in einer Situation. Ja? Sondern der Laqit radiallahu anhu erzählt uns bestimmte Sachen, die er erlebt hat. Man hat es einander gereiht, kann sein am gleichen Tag, kann sein am anderen Tag, das ist auch gar nicht relevant. Ich will nur das sagen, dass man auch solche Ausdrücke auch richtig einordnen kann. Falls man andere Überlieferungen sieht, die den Anschein erwecken, dass es mehrere Tage gewesen sind, sagt man hier, das war nicht an einem Tag. Das ist kein Widerspruch, sondern erzählt einfach nur, was er erlebt hat. Ich sagte, O Gesandter Allahs, ich habe eine Frau, die viel Übles redet. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dann scheide dich von ihr. Hier, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass wir sagen, die Fatawa des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind manchmal allgemeingültig und gelten für alle. Tamam? Wie wenn er zum Beispiel sagt, wenn jemand von euch in die Moschee kommt, dann soll er 2 Rak'a beten vor sich hinsetzen. Das spricht alle Leute an. Aber hier, wenn eine Person ihn fragt und eine Antwort bekommt, dann kann es sein, dass diese Antwort nur für ihn persönlich gilt. Es kann aber auch sein, dass diese Antwort für alle Menschen gilt. Aber es kann auch sein, dass diese Antwort für alle Menschen gilt, die in der gleichen Situation sind wie er. Tamam? Aber das muss man unterscheiden. Das muss man unterscheiden. Das ist die Aufgabe des Fiqh-Gelehrten. Denn keiner, denke ich, unter den Gelehrten würde in jedem Fall so antworten, wie der Prophet geantwortet hat, sallallahu alaihi wasallam. Denn es kann sein, dass es andere Umstände gibt. Und das zeigt ja auch jetzt gerade der Fall. Denn der Mann sagt, nachdem er diese Antwort bekommen hat, dann scheidet sich doch von ihr. Dann hat der Mann gesagt, ja Moment, ich habe aber eigentlich eine gute Beziehung mit ihr. Und ich habe auch ein Kind mit ihr. Und guckt, und schon war die Antwort des Propheten anders. Und der Prophet, oder sagen wir mal allgemein, der Mufti, wenn er eine Antwort gibt, manchmal gibt er eine Antwort, um den anderen auch ein bisschen aufzuwecken. Tamam? Oder um aus ihm etwas herauszukitzeln, was er nicht gleich gesagt hat. Ja? Weil es kann ja nicht sein, dass du eine Beziehung mit deiner Frau hast und alles, was die Beziehung ausmacht, ist, dass sie schlecht mit dir umgeht. Wenn das das Einzige ist, wieso bist du dann noch mit ihr zusammen? Also wieso erzählt er das dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam? Da muss noch was anderes dahinter stecken. Kann nicht sein, dass es nur um diese Sache geht. Deswegen hat er es praktisch aus ihm herausgekitzelt. Und dann sagt er, ja Moment, ich habe aber auch eine Frau, ich habe auch eine gute Beziehung mit ihr und ein Kind mit ihr. Dann sagt der Prophet, wenn es so ist, ich meine, er hätte auch sagen können, alaihi wasallam, aber er macht das nicht, weil er ist anständig, alaihi wasallam. Er hätte sagen können, warum hast du sowas nicht gleich gesagt? Ja? Aber der Prophet sagt niemals zu einer Sache, warum hast du das nicht so gemacht und warum hast du das nicht so? Weil diese Art ist einfach ein schlechter Umgang. Tamam? Und vielleicht merkt ihr das auch, wenn andere das mit euch machen, dass sie euch sagen, hättest du doch das und das gesagt. Das, subhanallah, was bringt dieses, hättest du das und das gesagt? Außer, dass in deinem Herzen anfängt zu kochen. Tamam? Hättest du mir das und das, dann hätte ich dir so gesagt. Dieses hätte öffnet die Tür des Schaitans, sonst gar nichts. Tamam? Man sagt so etwas nicht. Und das gehört zum schlichten Charakter. Zum guten Charakter gehört, dass man die Person aufbaut und konstruktiv ihr was sagt. Ja? Du kannst das Gleiche sagen, aber anders verpacken. Okay? Du kannst ihm sagen, Jazakallahu khairan, wenn du das nächste Mal so eine Frage stellst, dann füge diese Information direkt von Anfang an zu, dann kriegst du beim ersten Mal schon die richtige Antwort. Irgendwas, aber nicht etwas ihm sagen, was ihn enttäuscht. Weil wenn die Situation schon vorbei ist, du kannst sie nicht mehr rückgängig machen. Auf jeden Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen gesagt, dass er sie warnen soll. Denn das Warnen ist die erste Methode, nach der man greift, wenn man jemanden zurechtweisen möchte. Dann sagt, mach das nicht. Wenn du das machst, dann wird das und das geschehen. Wenn du das nicht machst, dann kann es sein, ich mache das und das. Das heißt also, das ist die erste Stufe. Und der vernünftige Mensch und der gläubige Mensch lässt sich ermahnen, dadurch, dass man ihn an Allah Azza wa Jal erinnert. Und deswegen sagt der Prophet, wenn in ihr Gutes steckt oder ist, wird sie es unterlassen. Wenn ich dir sage, als gläubiger Mensch, hör mal zu, die Worte, die du sprichst, die werden vom Engel aufgeschrieben und du wirst danach gefragt werden, fürchte Allah subhanahu wa ta'ala, achte auf das, was du mit deiner Zunge äußerst, dann der Gläubige lässt sich besinnen und nimmt diese Kritik auch an. Aber wenn dir nichts Gutes ist, wenn du keinen Glauben hast an Allah subhanahu wa ta'ala, keinen Glauben hast, dass so etwas gegen dich verwendet werden kann am Tag der Auferstehung, dann wird das auch keine Wirkung haben. Deswegen, das ist die Nasiha des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und das warne sie, dann warne sie eben, dieser Ausdruck, dieses warne sie, hat er nicht näher definiert. Warum? Weil es auch darauf ankommt, wie schwerwiegend die Sache ist. Tamam? Warne heißt nicht, einen Satz sagen, und also in jedem Fall einen Satz zu sagen, wenn du das nicht machst, dann werde ich mich von dir scheiden lassen. Und wenn sie es dann trotzdem wieder macht, dann lässt du dich von ihr scheiden sofort. Das muss nicht der Fall sein. Warne sie, kann sein einmal, kann sein zehnmal, kann sein ein Tag, kann sein ein Jahr. Ja, je nach Situation, je nachdem, wie eng deine Beziehung mit ihr ist, je nachdem, wie wichtig es dir ist, dass sie dir ihrem Aufruf, deinem Aufruf folgt. Ja? Deswegen nicht, dass man darunter versteht, dass man sie einmal warnt. Ich glaube, ich habe es jetzt gemacht, wie der Prophet gesagt hat. Als dazu ist für mich die Sache erledigt. Wenn in ihr Gutes steckt, wird sie es unterlassen. Und schlage deine Ehefrau nicht, wie du deine Sklavin schlägst. Das heißt, nicht schlagen, dass es Spuren hinterlässt, Gott bewahre. Dann sage ich, O Gesandter Allah, dann sagte ich, O Gesandter Allahs, teile mir mit, wie man Wudu macht. Dann sagt der Prophet, verrichte den Wudu gewissenhaft. Asbiril Wudu. Das heißt auch, verrichte den Wudu ausführlich. Das heißt also, mach nicht nur vom Wudu das, was du machen musst, sondern mach mehr, als du machen musst. Und versuche dich an die Sunnah zu halten. Wasche nicht nur einmal, wasche lieber zweimal. Wasche nicht nur zweimal, sondern wasche lieber dreimal. Verrichte den Wudu gewissenhaft, wasche dich zwischen den Fingern und das dich zwischen den Fingern waschen. Natürlich, Wasser muss zwischen die Finger gelangen, weil man ja die gesamte Hand waschen muss. Als zweiten Teil. Ne? Der erste Teil ist Gesicht waschen, zweite Fahrt ist eben das Waschen der Hände bis zu den Ellbogen. Und dazu gehören auch die Zwischenräume, aber das Fahren zwischen den Zwischenräumen, dieses Fahren zwischen den Zwischenräumen, das ist eine zusätzliche Sunna. Das ist eine zusätzliche Sunna. Es reicht aus, wenn das Wasser dahin kommt, aber Ad-Dalk, dass man da reibt und dahin kommt, dadurch ist man auch sicherer, dass das Wasser hinkommt. Das ist eine zusätzliche Sunna, die wir aus diesem Hadith entnehmen. Und spüle deine Nase gründlich aus, es sei denn, du fastest. Darüber haben wir schon vorhin gesprochen und gesagt, dass wenn man nämlich als Fastender absichtlich gründlich ausspült, da haben manche Gelehrte gesagt, wird das Fasten ungültig, wenn man dann was schluckt. Ja? Weil, sagen wir mal so, die Problematik, ich habe es aus Versehen gemacht, ist dann nicht mehr so stark, also diese Argumentation, weil du hast ja absichtlich stark dein Wasser eingezogen als Fastender und das ist ja genau das, was du hättest vermeiden müssen. Deswegen sagen manche Gelehrte, dass dadurch das Fasten ungültig wird, deswegen passt man in diesem Moment dabei auf, denn die Entschuldigung haben wir bei der Vergesslichkeit. Vergesslichkeit, wenn jemand vergessen hat, dass er fastet und trinkt ein Glas, dann richtigerweise bleibt sein Fasten gültig. Ja? Aber hier geht es ja nicht um Vergesslichkeit. Es kann ja sein, dass man im vollen Bewusstsein, dass man fastet, den Wudu vollzieht. Und normalerweise weiß man ja, dass man fastet, das ist ja die Norm. Und dann schluckt man aus Versehen etwas, aber man war schuld daran. Man hat wie eine Person, die sagt, ich habe aus Versehen Wasser geschluckt, fragst du ihn ja, was hast du denn gemacht? Er sagt, Wallah, ich war tauchen. Oder ich war beim Zahnarzt. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, dass du dann dabei etwas schluckst und dann kannst du dich nicht mehr rausreden aus der Verantwortlichkeit. طيب, nehmen wir noch die nächste Überlieferung, die nächsten zwei, damit das Kapitel hier auch zu Ende ist. Asim ibn Laqit ibn Sabra, das heißt, der Sohn berichtet über seinen Vater, radiallahu anhu, dass der Abgeordnete der dass er der Abgeordnete der Banu al-Muntafiq war und zu Aisha kam, radiallahu anha. Hiernach erzählte er denselben Hadith, dabei sagte er aber, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam alsdann mit kräftigem Schritt kam und statt der Speise Khazira nannte er Asida. So, aus diesem Hadith entnehmen wir, liebe Geschwister, dass der Prophet alaihissalatu wassalam mit kräftigem Schritt kam und das weist auf mindestens zwei Sachen hin oder auf mindestens drei Sachen hin. Einmal die Sunna, dass man von sich zeigt, dass man gesund ist und kräftig ist und nicht, dass man so außen hin so tut, als wäre man gebrechlich und erbärmlich. Und das hat der Prophet sallallahu auch angeordnet, als sie die Umrah gemacht haben, um den Kuffar der Quraysh zu zeigen, weil es war nämlich Malaria ausgebrochen in Medina und sie haben gedacht, dass die Gläubigen geschwächt waren und sie haben dann absichtlich, immer wenn sie in der Runde waren, wo die Quraysh sie ihn sehen konnten, haben sie schneller gelaufen. Daher kommt ja die Sunnah, dass man beim Tawaf in den ersten drei Runden etwas schneller geht als in den nächsten vier, zumindest beim Ankunftstawaf und beim Umrah-Tawaf. Und das ist die eine. Zweite Sache ist, die Sunnah überhaupt langsam zu laufen, sondern relativ schnell zu laufen. Ja, warum? Weil man dadurch Zeit gewinnt. Der Gläubige hat keine Zeit zu verlieren. Der Gläubige, wenn er von einem Ort zum anderen geht, weil er etwas erledigen will, für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil er, das heißt nicht, dass er rennt, aber es geht darum, manche Leute, sie laufen spazieren im Sinne von einem Ort zum anderen, weil sie viel Zeit haben und nichts zu tun haben. Der gläubige Mensch hat immer was zu tun. Er nutzt seine Zeit. Sogar beim Laufen nutzt er die Zeit, sagt wenigstens 100 Mal La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir, wodurch er die Belohnung erhält, als hätte er 10 Sklaven befreit. Tamam? Oder er sagt Subhanallah wa bihamdi 100 Mal, wodurch seine Sünden alle vergeben werden. Das ist, wenn er am Gehen ist. Ansonsten, wenn er von einem Ort zum anderen geht, weil er dort etwas zu tun hat, für Allah subhanahu wa ta'ala, für sein Jenseits zu tun hat. Und deswegen vergeudet er nicht seine Zeit und sagt, ich gehe einfach so umsonst durch die Gegend. Und der dritte Grund, vielleicht hat der Prophet a.s. erfahren oder erwartet, dass er Gäste bekommt und wollte sie nicht alleine lassen. Er hat sich deswegen zu ihnen beeilt, a.s. Ibn Jurayj erzählte uns denselben Hadith, sagte aber darin, wenn du den Wudu vollziehst, dann spüle deinen Mund aus. Das heißt, in dieser Überlieferung, die ebenfalls authentisch ist, hat der Prophet nicht nur das Ausspülen der Nase angeordnet, sondern auch das Ausspülen des Mundes, die sogenannte Madmadah, die ebenfalls eine Sunna ist beim Waschen des Gesichtes. Aber bei dieser hat er nicht gesagt, und spül deinen Mund aus, pass aber auf, wenn du fastest oder so, weil beim Ausspülen des Mundes passiert in der Regel nicht, dass man aus Versehen etwas davon schluckt. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa barak ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tasliman kathira.